hab von nix eine Ahnung, doch jetzt wollt ihr alle Rapper spielen. Mann, du willst mich nur biten, doch du bist nur einer unter vier. Du siehst mich immer billig, reimst dir eigentlich jedes Kind. Kann also halt die Fresse spacken, du bleibst nur ein Kind. Ich brauch niemanden mehr was beweisen, ich weiß, was ich drauf hab. Deswegen dreh ich dich mit meinen Worten zurück in deinen Frauenknast. Mann, es waren 6 Bars und 10 Bars. Wer noch folgen weiß, so was ich jetzt mach, ich werd dich mit dem Beat hier überrollen. Ihr wollt mich beurteilen und kennt mich nicht einmal. Also alles, was ihr wegen mir sagt, ist mir eigentlich scheißegal. Ihr redet hinter meinem Rücken, scheiß drauf, interessiert mich nicht. Ihr sagt, mein Rap ist scheiße, ihr kann sein, muss es aber nicht. Ich lach dich bloß aus, du hast nur Skills, nur Talent. Du bist einfach nur schlecht und du willst dich einen Rapper nennen. Ihr habt mich unterschätzt, ja klar, ihr Nieten könnt mir nichts mehr bieten. O-N-E-O-H, ich seh, du wirst am Mic verlieren. Ich will niemanden mehr was beweisen, ich werd's mit diesem Track auch zeigen. Runner und Cartoon bringen dich mit deiner Line zum Schweigen. Ihr seid die, die sich über uns das Maul zerreißen. Doch uns ist das egal, wir brauchen niemanden was beweisen. Ich brauch niemanden mehr was beweisen, ich werd's mit diesem Track auch zeigen. Runner und Cartoon bringen dich mit einer Line zum Schweigen. Ihr seid die, die sich über uns das Maul zerreißen. Doch uns ist das egal, wir brauchen niemanden was beweisen. Meine Philosophie lautet: Wenn du nichts zu sagen hast, sag auch nichts. Let's go! Zeile für Zeile sind Wörter am Entgleisen. Weil wir wissen, was wir können, müssen wir niemand was beweisen. Sagt, was ihr wollt, es ist mir egal, weil jeder weiß, euer Rap ist dritte Wahl. Das Einzige, was ihr könnt, ist posen vor dem Spiegel. Macht, was ihr wollt, euer Schicksal ist besiegelt. Ihr kennt uns nicht einmal, aber wollt über uns reden. Jede unsere Bars kann einen Track von dir zerlegen. Du hörst unseren Track und hörst unser Talent. K2N1O, der Sound, der deine Boxen sprengt. Ihr meint, ihr seid die Besten, tja, da seid ihr falsch gewickelt. Wir sind noch nicht perfekt, doch wir sehen, wie es sich entwickelt. Man sieht es uns nicht an, doch man merkt, wir haben es drauf. 1O in K2N, das ist die nächste Kugel in dem Lauf. Wir wissen, was wir können und können gepflegt auf euch scheißen. Ganz egal, was ihr sagt, wir müssen niemand was beweisen. Ihr seid die, die sich über uns das Maul zerreißen. Doch uns ist das egal, wir brauchen niemand was beweisen. Ich brauch niemanden mehr was beweisen, ich werd's mit diesem Track auch zeigen. Roller und K2N bringen dich mit einer Line zum Schweigen. Ihr seid die, die sich über uns das Maul zerreißen. Doch uns ist das egal, wir brauchen niemand was beweisen. 1-0 K2N 1 Spreh.